Die Heilerinnen. Es hieß, sie seien Hexen, aber gute Hexen, die die Kranken mit allerlei Wiesenkräutern heilten. Im Alter von 16 Jahren hatte ich ein Augenleiden, aber da gab es zum Glück die gute Frau R. in Ranrupt. Wenn man damit zu ihr kam, bekam man den Kopf in ein weißes Tuch gewickelt und musste ihn auf den Tisch legen. Sodann hob sie das Augenlid und legte einen Krebsstein hinein. Dieser Stein wanderte im Aug umher und der Schmerz verschwand. Das war ein kleiner, bohnenförmiger Stein, der im Kopf eines Krebses zu finden war. Wenn die Frauen niedergekommen waren, so glaubte man üblicherweise, dass sie weder das Spinnrad noch irgendein anderes Rad drehen sollten, denn das Kind, so sagte man, bekäme sonst auf ewig den Schwindel. Sie sollten auch kein Brot backen, denn je tiefer ihre Hände den Teig kneteten, desto weiter erginge sich das Kind in diebischen Machenschaften. Man sollte sie auch nicht um Feuer ersuchen, denn die Kinder würden ständig schwitzen. Und man sollte auch nicht des Nachts die Kerze auslöschen, denn etwas käme die Kinder holen und würde sie durch knochenlose Kinder, die nicht wachsen würden, ersetzen. Man sagte auch, dass man an einem bestimmten Tag des Jahres Butter machen könne, aber ich weiß nicht mehr an welchem. Denn die, die es wissen, sagen nicht, mit welcher Butter man mehrere Übel oder welche Übel genau man damit heilen kann. Geriet es in Vergessenheit oder ist es ein wohlgehütetes Geheimnis?